Man hat so manchmal das Gefühl, ich glaube, heute geht alles gut. Man sieht ein rosarotes Ziel vor sich und ist voll Übermut. Man freut sich über alle Welt, man fragt, wie viel habe ich noch Geld. Man nimmt die Freunde, die man sehr intim und sagt Vergnügt zu. Freunde, mir ist tut mein Schoß, ob ich morgen bloß Stückel Wurst hab. Heut verjuckt sich mein Majorat, wenn ich heute grad so an Durst hab. Freunde, mir ist heut so gut, geht die Welt kaputt, was sie ging. Jung muss man sein, hübsch muss man sein, schick muss man haben, Glück muss man haben, dann kann mir nicht schicken. Ach Kinder, horch doch nicht so nüchtern zu, das Leben ist so bunt. Auf oben folgt ein unten, weiß man ja, die Welt ist vogelrund. Was hat man, wenn man Trübsal lässt? Es wird nicht besser, das steht fest. Man führen in dem Fall sich zu Gemüt, mein kleines frohes Freunde, mir ist tut mein Schoß, ob ich morgen bloß Stückel Wurst hab. Heut verjuckt sich mein Majorat, weil ich heute grad so ein Durst hab. Freunde, mir ist heut so gut, geht die Welt kaputt, was sie ging. Jung muss man sein, hübsch muss man sein, schick muss man haben, Glück muss man haben, dann kann mir nichts schicken. Fräulein, Fräulein, darf ich Sie einladen? Warum? Ich lade Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein. Fräulein, zu einem Glas Sekt. Fräulein, zu einem Glas Punsch. Sind wir erst allein, Fräulein, bei unserem Glas Wein, Fräulein. Und wenn es uns schmeckt, Fräulein, geht alles nach Wunsch. Die Teller sind leer, Fräulein, jetzt kommt das Dessert. Und dann ein Likör. Und was kommt nachher? Drum lade ich Sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein. Doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. Darum lade ich Sie ein.